Welt im Schrank, morgen Schlaf. Stopp auf dem Glas und in der Uhren Zeit. Der Heim von seiner Unterhaltung mit mir. Da steht die Sieben mal an die Tür und ein genehmes Gespür. Yeah.